Jo, dann ist 21 Uhr, dann können wir ja eigentlich gleich anfangen. Herzlich willkommen hier zur Berufsgesprächsstunde Nummer 22 im Dicken Engel an diesem nachadventlichen 1. Dezember. Hallo Stefan, hallo Michael, hallo Marc. Hallo zusammen. Hallo. Michael, hören wir nicht. Michael, kannst du noch mal was sagen? So, jetzt besser? Jetzt hören wir dich. Also hallo miteinander. Supi, damit haben wir die Stimmen. Wir beginnen traditionell diesen Abend mit einem Grußwort des Bundesvorsitzenden. Stefan, wie war deine Woche? Grußwort, so. Okay. Ja, interessant. Im Augenblick sind regelmäßig eher die Wochenenden, weil da halt dann doch die Begegnungen stattfinden. Ich war dieses Wochenende erst in Hamburg bei dem inzwischen vierten Landesparteitag im laufenden Jahr. Man hat mir in Hamburg auch hoch und heilig versprochen, dass jetzt kein weiterer Parteitag mehr geplant sei für dieses Jahr. Muss also reichen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die unglaublich konzentriert gearbeitet haben. Es gab keine GO-Schlachten, es gab keine hitzigen Auseinandersetzungen. Die haben ein toughes Programm. Ich glaube, die hatten 81 Anträge für ihr Programm und die haben sie von mittags 12 bis abends 10 durchgearbeitet und waren dann fertig. Also hat mich beeindruckt. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Hamburger den unglaublichen Vorteil eines Stadtstaates haben. Das heißt, die Programminteressierten konnten sich in den letzten Wochen regelmäßig in ihrer Geschäftsstelle treffen, haben dort schon die Dinge ausdiskutiert und ausgefeilt, sodass vieles eh schon klar war. Und was sie am Parteitag im Prinzip nur noch gemacht haben, war bei dem einen oder anderen Antrag einen Satz oder ein Modul weggelassen, um eine Mehrheit dafür zu kriegen. Das hat gut funktioniert. Was mir bei der Gelegenheit auch wieder aufgefallen ist, ist unser unseliges Positionspapierkonzept. Wir hatten dort einen Antrag, der hat keine Mehrheit bekommen als Programmantrag. Dann hat der Antragsteller kurzerhand entschieden, dass er ihn als Positionspapier einreicht. Und als Positionspapier hat er dann eine Mehrheit bekommen von halt einer Handvoll Stimmen. Und das ist dann halt schon ein bisschen fraglich oder fragwürdig, weil wir keine klare Unterscheidung haben zwischen den beiden Dingen. Da sollte man vielleicht mal auf einem Bundesparteitag tatsächlich klären, was jetzt was ist und welche Relevanz es hat oder eben einfach festlegen, dass etwas, was von der Partei vertreten werden soll, eine Zweidrittelmehrheit braucht und fertig. Aber das ist eine andere Diskussion, die können wir später oder an einem anderen Zeitpunkt weiterführen. Fiel mir nur gerade ein. Und dann war ich noch in Sachsen-Anhalt beim Landesparteitag. Die hatten den freundlicherweise auf Sonntag gelegt, sodass ich wirklich beide mitnehmen konnte. In Sachsen-Anhalt wurde ein Teil des Vorstands neu nachgewählt. Da gab es Rücktritte. Und der Vorstand in Sachsen-Anhalt hat so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass sie sich Sorgen um ihren LV machen, weil die Motivation der Leute so gering ist. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was wir in vielen Bereichen im Augenblick einfach so ein bisschen immer wieder spüren, dass wir weniger werden, dass halt einfach ein paar Leute gegangen sind. Ich habe versucht, da ja, ein bisschen Mut zu verbreiten, mal gucken, ob mir das gelungen ist. Insgesamt hat sich's aber auch dieses Wochenende wieder gelohnt, einfach mit Leuten zu reden und ja, Gespräche zu führen, zu zeigen, dass man da ist, dass man erreichbar ist. Ja, das war's von meinem Wochenende. Der Rest war privat und demzufolge außerhalb. Also von daher bin ich jetzt gespannt, was heute kommt. Ja, den ersten Reset-Antrag haben wir ja schon im Chat. Und ich hoffe, ich bin jetzt etwas lauter als vorhin. Hochgeklappte Mikrofone sind nicht so toll. Ja, was ist im Pad oder was ist am Mikrofon? Das Mikrofon ist offen. Solange da nichts offen ist, oder niemand am Mikrofon ist, wie sieht's mit dem Beo aus? Gibt's Neuigkeiten seit letzter Woche, über die wir unbedingt wissen müssen? Also seit Sonntag gibt es nicht viele Neuigkeiten, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Der Bio an sich ist gut am Laufen. Wir haben nach wie vor ziemlich wenig Anträge, aber ich habe von einigen Seiten gehört, dass noch Anträge geplant sind und die auf jeden Fall noch kommen sollen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da die Beteiligung noch ein bisschen steigen würde. Wir haben nochmal an alle Mitglieder eine Mail verschickt. Das lief im Laufe der letzten Woche und an alle Bounces und an alle, von denen wir keine E-Mail-Adresse hatten, nochmal postalisch das Ganze rausgeschickt und hoffen, dass jetzt alle ausreichend informiert sind oder zumindest wissen, wo sie Informationen finden können. Wenn ich noch kurz ergänzen darf und jetzt setze ich den Hut der Antragskommission gerade auf, die ich hier auch mache beim Basisentscheid. Wenn ihr einen Antrag dort reinstellt, dann macht doch bitte vollständig. Also, nächstes Mal, ihr braucht diese fünf Antragsteller, / Mitantragsteller, da schreibt bitte gleich die Mitgliedsnummern mit rein, das macht es unheimlich einfacher, das durchzuprüfen, und dann braucht so ein Antrag auch eine Antragsformel. Wenn es da zum Beispiel ein Text heißt, der Mitgliedsbeitrag soll 60 Euro betragen, dann ist das noch kein vollständiger Antrag. Das könnte ja, da könnten ja verschiedenste Dinge gemeint sein. Zum Beispiel, der Bundesvorstand möge mit Fingerfarben diesen Text an das Fenster der Geschäftsstelle schreiben oder was auch immer. Nee, schreib doch hin, die Finanzordnung, Paragraph so und so viel, Absatz so und so viel, soll wie folgt abgeändert werden, Doppelpunkt. Und dann ist das auch ein vernünftiger Antrag. Dort, wo, also solche harmlosen Sachen wie Beitragsänderungen, da tue ich das einfach ganz pragmatisch dann abändern, den Antrag, und das entsprechend nachtragen. Das maße ich mir dann einfach mal an, solche Sachen gerade zu ziehen. Aber es gibt tatsächlich Antragstexte, wo mir das nicht gelingt, weil ich einfach nicht weiß, was soll mit dem Teil passieren. Dann ist es halt blöd. Also macht bitte vollständige Anträge. Danke. Da möchte ich gleich mal einhaken. Also ich werde bestimmt nicht Mitgliedernummern von Dritten ungefragt irgendwo im Wiki veröffentlichen, wenn ich die Möglichkeit habe, diese auch per E-Mail zu schicken. Die Möglichkeit besteht ja. Die besteht auch, und dann sind sie auch da, die Mitgliedsnummern. Was unschön ist, nicht denen hinterherlaufen muss. Also bitte Mitgliedsnummern irgendwie dem Michael zuleiten. / Ja, erstmal hallo allerseits. Ich würde mal ganz gern wissen, ob die PPEU noch lebt, denn irgendwie bekommt man überhaupt gar nicht mit, wie die sich entwickelt. Das war auch Anlass vor einem Monat, dass ich mal den PPEU-Vorstand angeschrieben habe, um mal zu prüfen, lebt da noch was. Und ich wollte halt einfach wissen, irgendwie sind die kampagnenfähig, was passiert, haben die vielleicht, können die einem vielleicht sagen, wie man sich selber informiert halten kann über die aktuelle Entwicklung der PPEU? Ich habe darauf keine Rückmeldung bekommen, und mich würde deshalb mal interessieren, was der Bufo von dieser Leblosigkeit der PPEU hält und ob er vielleicht, also ob überhaupt die Möglichkeit besteht, dass der Bufo irgendwie der PPEU mehr Leben einhaucht. Und dann auch noch, wie denn bislang so die Zusammenarbeit des Bufos mit dem PPEU-Vorstand aussah. Zur besseren Nachvollziehbarkeit, die Fragen finden sich im Bufo-Sprechstunde-Pad ab Zeile 34. Jo, wer mag? Da wäre ja eigentlich unsere internationalen Koordinatoren auch sehr gute Ansprechpartner. Ja, und vor allen Dingen innerhalb des Vorstands ist es Christos Themengebiet. Aber grundsätzlich wüsste ich jetzt nicht, dass die PPEU den Geist aufgegeben hat. Also ich glaube schon, dass die noch agieren. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Kontakt. Müsste man Christos fragen. Könnten wir diese Frage einfach dann nächste Woche nochmal auf die Agenda nehmen und genauso dann den Christos stellen? Ist das okay, Oliver? Ja, lässt sich einrichten. Aber wir haben einen internationalen Koordinator da. Hallo, Bastian. Das würde ich mir nie anmaßen, diesen Titel, aber nicht? Nur als Hinweis. Wir hatten ja sowieso, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal vor, lass mich überlegen, 14 Tagen oder so. Wir hatten ja schon mal angedacht, dass wir hier einen eigenen dicken Engel machen für Internationales. Das wäre geradezu klassisch dafür, das zu besprechen. Ansonsten kann ich das nur bestätigen, da klemmt so ein bisschen was. Wir sind da aber von der internationalen Koordination dabei, das irgendwie aufzulösen, das Problem. Das ist nicht einfach. Supi, kommt ihr auf mich zu wegen einem Termin? Jojo, ist eine Terminfrage. Alles klar. Der Oliver ist noch mal da. Nö. Stefan, ihr kommt dann aber, ne? Wenn der Termin bekannt ist, wenn wir können, klar. Supi, dann haben wir noch einen Fragenblock hier im Pad, der beschäftigt sich mit dem Friedenswinter. Kann ich noch mal ganz kurz auf das Pad von Bauer Jupp zurückkommen? Bauer Jupp, bist du da? Der Bauer Jupp, der ans Mikrofon, und Stefan, selbstverständlich kannst du das. Okay, ich habe gerade in dem Pad mal ganz kurz gescrollt und da steht in Zeile 19 Positionspapiere bauen auf und so weiter auf. Die Frage wäre, Bauer Jupp, ob du dir vorstellen könntest, das Ding auch gleich dazu benutzen, die Positionspapiere endlich mal zu beerdigen und zu sagen, Positionspapiere gibt es nicht mehr. Weil da ist ja wieder man weiß nicht genau, welche Bedeutung die haben, dürfen sie nach außen kommuniziert werden und so weiter. Also mir wäre es fast lieber zu versuchen, die auf die Art und Weise loszuwerden. Ja, ganz ehrlich, ich habe die Dinge sogar ganz am Schluss nur reingeklopft, weil mir eingefallen ist, Moment, da gab es doch noch Positionspapiere. Die Dinger, die hatte ich da anfangs gar nicht drin. Ja, also ist nur das, so ein Gedanke, wenn du dich dem anschließen würdest, fände ich cool, wenn nicht, das auch okay. Also ich wollte nur nachfragen. Ja, nee, das Ding habe ich sowieso gerade erstmal nur zusammengekloppt, irgendwie, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist, wie ich sie gut halte. Das Ding ist alles andere als final. Ich bin immer um Anregungen sehr dankbar. Okay, merci. Dirk, jetzt bin ich wieder still. Stefan, was ist denn der Friedenswinter 2014, 2015 und machen wir da mit? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich lese gerade nur diese. Wer ist da der Veranstalter? Weiß man etwas drüber? Kennt jemand die Leute, die da den Aufruf mit unterzeichnet haben? Okay, Sarah Wagenknecht. Viele von der Linke. Piratus, hast du da zusätzliche Informationen? Überhaupt nicht. Ich habe eine Frage noch zum Bio. Ah, dann lass uns gerade mal hier über den Friedenswinter. Nehmen wir mal an, Stefan, münzen wir die Frage mal ein bisschen um, weil wir brauchen ja jetzt nicht hier die Webseite zu lesen und dann spontan Ideen zu äußern. Wenn jetzt ein Pirat oder eine Piratin der Meinung ist, das gibt eine geile Aktion und vielleicht sollte man die unterstützen, vielleicht sollten wir uns als Piraten an sowas beteiligen. Wie ist denn da die richtige Vorgehensweise? Was soll Pirat denn dann machen? Also so das Allereinfachste ist eine kurze E-Mail an vorstadt@piratenpartei.de. Das sorgt dafür, dass ein paar Leute über diese E-Mail spätestens nach ein, zwei Stunden gestolpert sind und sich Gedanken dazu gemacht haben, nachgucken, wer dahinter steckt oder wer der Initiator einer solchen Veranstaltung ist. Und dann ist die übliche Form die, dass wir uns mit dem Antragsteller oder mit dem Initiator in Verbindung setzen, um einfach herauszufinden, wie er sich die Unterstützung vorstellt, oder wir machen daraus einen Antrag und behandeln das in der nächsten Sitzung. Aber so der Einstieg ist eine E-Mail an vorstand@piratenpartei.de, weil dann sind die richtigen Leute zumindest schon mal involviert. Supi, und die darf ja durchaus schon ein bisschen Vorbereitung enthalten und solche Fragen bereits irgendwie ansprechen. Warum ist das piratisch? Was sind das eigentlich für Nasen, die dort veranstalten? Und haben wir an sowas schon mal teilgenommen in der Vergangenheit? Klar, je mehr Informationen da schon mit abgefackelt sind, desto einfacher ist es für uns und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dann einfach ein Antrag für die nächste Vorstandssitzung wird, ein Beschluss gefasst wird und fertig. Genau, der Sascha hat dazu was. Ich wollte nur sagen, man müsste aufpassen, dass das nicht eine Positionierung im Ukraine-Konflikt wäre, wenn man das unterstützt. Das nur als Hinweis. Du meinst den Friedenswinter, ne? Genau. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe außer Die Linke und den ganzen Eimer voll Künstler niemanden gefunden. Also es scheint wohl eine von der Linken organisierte Veranstaltung zu sein. So, aber derjenige, der das hier geschrieben hat, der könnte ja genau das tun, könnte dem Bundesvorstand ein Mail schreiben und fragen und erstmal ein bisschen Zusatzinformationen geben und begründen, warum er das für eine gute Sache hält, dass das die Piraten unterstützen. Und dann sehen wir das auch im Redmine. Gibt es da eigentlich irgendwas? Hört man das Redmine aktiv ab? Oder wenn man da auf dem Laufenden bleiben will, gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen? Wer ist man? Ich. gute Frage, weiß ich nicht, müsste man Marc fragen. Also ich kriege Benachrichtigungen aus dem Redmine, weil ich halt die entsprechenden Benachrichtigungsfilter setzen kann. Ich weiß nicht, ob das jeder kann. Aber Marc kennt sich da vielleicht besser aus, oder Michael? Also man kann Feed abonnieren. Oh cool. Postest du den Feed für Vorstandsanträge mal ins Pad? Ich glaube, da sind viele dran interessiert, aber niemand traut sich zu fragen oder so. Ich suche mal hier. Hey, das okay. Wäre super. Ich kann noch berichten, dass derjenige, der dann über die Mails stolpert, die an Vorstand.at gehen, ist übrigens dann Carsten. Der ist jener welcher im Bundesvorstand, der üblicherweise morgens um 6 anfängt, die Vorstandsqueue durchzugehen, zu gucken, was es Neues gibt, was noch offen ist. Carsten ist auch der, der regelmäßig guckt, welche Anträge noch da sind und noch nicht beschlossen sind oder welche Mails in einen Antrag umgemünzt werden können. Also der ist auch der, der dann die Arbeit macht, wenn tatsächlich eine Mail an Vorstand.at geht. Und er hat mir gerade geschrieben, dass er im Redmine lebt. Also falls euch da ein Geist begegnet, das ist kein Geist, das ist Carsten. Sag mal, der Carsten trägt auch erheblich dazu bei, dass eigentlich immer mindestens ein Pirat wach ist, ne? Definitiv, ja. Also wir haben fast einen Schichtdienst. Unglaublich. Dann haben wir den Piratus und den Ron am Saalmikrofon. Ja, hallo. Ich habe noch eine Frage zum BEO. Im BEO-Portal läuft ja schon sozusagen munter die Diskussion über die Anträge, die da schon eingereicht sind. Und wenn ich recht informiert bin, ist es der 12. Dezember der Einreichungsschluss. Bis wann muss man denn genug Unterstützer haben und wie genau ist dieses Quorum dann, weil ja die Anzahl der Leute, die teilnehmen, immer zunehmen, müsste ja auch das Quorum ständig steigen. Wann wird das festgelegt, dieses Quorum? Also es gibt ja immer einen Stichtag und der Stichtag ist der Tag der Stimmabgabe, also in dem Fall der im Januar, ich glaube der ist 16. Januar und eine gewisse Zeit vorher, eine Frist vorher und das sind eben diese 4 Wochen, wird im Prinzip geschaut, ja, welche Anträge haben das entsprechende Quorum überschritten und die schaffen es dann entsprechend in den BEO rein. Wenn es mehr als 20 sind, wird unter denen ausgelost, glaube ich. Kann Entropy genau erklären, wenn ich jetzt was Falsches sage. Die Grundidee ist ja, dass die Anträge quasi ständig vorhanden sind und ständig diskutiert werden können. Und wenn eben dann dieser Stichtag oder dieser Einreichungsschluss, der eine gewisse ein paar Wochen vor dem Stichtag eben ist, stattfindet, dann werden jeweils die Unterstützten dann zur Abstimmung gestellt. Also ihr könnt jetzt abstimmen, ihr könnt jetzt unterstützen und so weiter. Das Quorum selbst berechnet sich aus der Anzahl der Menschen, der Mitglieder, die einen Themenbereich abonniert haben oder quasi ihre Teilnahme zu diesem Themenbereich erklärt haben. Das funktioniert im Moment so, dass man im Portal über einen Link, ich glaube Einstellungen oder ich kann es auswendig nicht sagen, wie der Link heißt, da wo man auch seine Stimmberechtigung nachschauen kann, gibt es die Möglichkeit, diese 2 vorhandenen Themenbereiche ja zu abonnieren, da sein Interesse zu bekunden und aus der Zahl derer errechnet sich das Quorum. Das Quorum beträgt 10% derer, die sich für den Themenbereich angemeldet haben, respektive mindestens 50 Mitglieder. Also je nachdem, was in dem Fall zutrifft, also mindestens die 50 bzw. 10% ist dann das entsprechende Quorum und die mehr Unterstützer haben, landen dann im nächsten BEO. Okay, eine Frage noch. Also dann ist der 12.12. der Stichtag für das Erreichen des Quorums. Ich glaube ja. Ich habe jetzt den Zeitplan im Moment nicht vor mir. Ich schaue nochmal nach. Ich reich's in Kürze nach. Ja, super. Nee, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass die Leute, die jetzt noch Anträge schreiben, sich natürlich tierisch beeilen müssen jetzt, weil sie ja in 12 Tagen auch diese entsprechenden, weiß nicht, 100 Unterstützer brauchen. Ja, und ansonsten würde ich natürlich gerne alle noch mal auffordern, auch in das Bio-Portal zu kommen und dort mitzudiskutieren. Ja, dem Aufruf schließe ich mich gerne an. Genau, also Leute, ab ins Bio-Portal. Jeder hat so viele Mails da, die allerdings manchmal in der Spambox landen. Also bitte nochmal kontrollieren. Aber da ist noch eins von letzter Woche dabei und da ist alles ausführlich beschrieben. Außerdem bringt die Flaschenpost, glaube ich, nochmal ein Special zum Thema Bio, wo alles nochmal gut zusammengefasst ist. Also auch bei der Flaschenpost mal gucken. Ron! Das Podium ist zwar nicht entsprechend besetzt, aber können wir heute auch über Finanzen sprechen? Wir können es zumindest versuchen. Dann stelle ich meine Frage aus dem letzten Vorstandssitzung nochmal, weil ich die Finanzen gerne nachvollziehen wollte, ob es eben halt eine entsprechende Quelle gibt. Lothar hatte das ja zwar angedeutet, dass auf der Marina Kassel etwas Entsprechendes präsentiert wurde. Also meine Frage ist, ob es eben halt irgendwo einen Link gibt, irgendeine Tabelle oder eine Liste, wo man eben nachvollziehen kann, welche Ausgabeneinnahmen im Moment für nächstes Jahr geplant sind und wie es daraus, ob man daraus ersehen kann, wie diese Haltung entstanden ist, dass wir eben im Moment so klamm sind. Ja, Lothar wollte den Budgetvorschlag, ich glaube, morgen veröffentlichen. Da gab es noch irgendwie einen Punkt, der noch geändert werden muss, weil er unklar war. Aber ich glaube, das sollte heute oder morgen dann fertig und final sein. Oder Michael, weißt du noch was dazu? Nee, das ist der aktuelle Stand. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass das schon gestern veröffentlicht wird, aber dann haben wir an einer Stelle nochmal festgestellt, dass wir was nicht so präzise gefasst haben, wie notwendig ist. Und wenn wir an die Öffentlichkeit mit Zahlen herantreten, wollen wir eigentlich schon, dass das Zeugs alles belastbar ist. Ja, okay, also Stand ist, dass wir es wahrscheinlich... Oh, Lothar ist da. Lothar, ist der Lothar? Ja, genau. Dann ab nach oben, so schnell müssen wir hier auf dem Podium. Grüß dich. Ja, hallo. Ja, es wurde schon gesagt, der Finanzplan, also der ist jetzt ziemlich fertig. Es ist jetzt nur noch mal was aufgetaucht, wo wir noch was schrauben müssen. Deshalb ist er nicht schon jetzt der Vorschlag veröffentlicht. Aber er wird dann, wenn nichts groß schief läuft, bei der nächsten Vorstandssitzung am Donnerstag entsprechend nochmal nachberaten und dann auch beschlossen, hoffentlich. Und die Sache, warum wir momentan so klamm sind, obwohl, was du ja auch bei der Vorstandssitzung so ein bisschen angesprochen hast, obwohl eigentlich viel auf dem Konto ist, liegt einfach daran, dass was auf dem Konto ist, ist weniger als das, was in Abschlagszahlung Parteienfinanzierung erhalten haben bisher. Das heißt, wir leben jetzt schon von der Parteienfinanzierung, die wir dieses Jahr, mit Anspruchsjahr 2014. Bisher haben wir es immer so gehalten, dass das Anspruchsjahr, dass wir das, was wir dort erhalten, erst im nächsten Jahr verwenden, weil da erst komplett sicher ist, wie viel es sein wird. Wir können jetzt natürlich auch ohne ein negatives Eigenkapital zu rutschen, können wir das jetzt teilweise nutzen. Aber das, was wir jetzt nutzen, können wir im nächsten Jahr nicht mehr ausgeben. Das heißt, das, was jetzt an Parteienfinanzierung mit Anspruchsjahr 2014 ausgegeben wird, müsste man im Prinzip aus dem Budgetplan 2015 rausstreichen. Weil spätestens 2016 sind wir im Zustand, dass wir extrem viel an den Bundestag zurückzahlen müssen. In dem Zusammenhang, Lothar, könnte man die Anwesenden oder alle anderen, die den Podcast hören, nochmal darauf hinweisen, dass es in unserer aller Hand liegt, diesen Zustand etwas zum Positiven zu verändern. Also abgesehen davon, dass man natürlich nichts ausgeben kann, was man nicht hat, kann man die Habenseite ein bisschen vergrößern und zum Beispiel an unserem Spendenaufruf, den wir im Moment gerade haben, teilnehmen. Wir haben mal so ein bisschen überschlagen, was wir so brauchen bis zur Bundestagswahl 2017. Das ist eine sehr große Zahl. Die Hälfte davon müssen wir selbst finanzieren. Und ja, das geht am besten, wenn wir es tun. Ja, den Spendenaufruf, das finde ich sehr gut, dass der jetzt draußen ist. macht auch Werbung dafür, weil je mehr davon wissen, auch außerhalb der Partei, desto mehr kommt auch rein. Und was neben dem Spendenaufruf auch noch wichtig ist, auch mal so an alle Zuhörer hier, viele Mitglieder machen viel für die Partei, ohne dass das irgendwo auftaucht, als Finanzen auftaucht. Wenn ihr irgendwo mal was einkaufen wollt, wenn ihr irgendwo mal eine Reise macht, die für die Partei ist, sprecht das vorher mit dem Schatzmeister ab, dass das Ganze gegebenenfalls auch als Aufwandsspende abgerechnet werden kann. Das kommt der Partei zugute, weil das in die Parteienbinde zählt. Das kommt euch zugute, weil ihr das bei der Einkommensteuerabrechnung, Einkommensteuererklärung geltend machen könnt. Und so wenig ist es gar nicht, was da zusammengekommen ist seit gestern. Erstmal ist der Hamburger Wahlkampf ist auf 4.000 Euro gesprungen, bedingungsloses Insert Coin, knapp 1.000 Euro bezahlte Mitarbeiter, da ist schon ein ganzes Monatsgehalt zusammengekommen. Politische Arbeit können wir uns schon mindestens mit einer Arbeitsgruppe treffen. Also nicht ganz so wenig, wie man denkt. Jedenfalls nicht 50 Euro von gestern. Wenn ich da noch mal ein bisschen ergänzen darf. Manche Sachen sind schon sehr erfreulich bezüglich der Balkenlänge, was leider noch ganz, ganz am Ende ist mit völlig unzureichenden 1849 ist der Bürgerschaftswahlkampf in Bremen und da möchte ich jetzt mal für die Bremer ein bisschen Werbung machen, nachdem ich es beim vorletzten Mal für die Hamburger gemacht habe. Der Bremer Wahlkampf ist auch sehr wichtig und er ist für uns auch doch etwas aussichtsreicher als andere Landtagswahlkämpfe, weil wir in Bremen und Bremerhaven einerseits ein Wahlalter ab 16, andererseits auch gesplittete 5%-Hürden. Das heißt, jeweils Bremen und Bremerhaven zählen eigenständig und in Bremerhaven sind wir auch bereits im Kommunalparlament. Das ist also durchaus denkbar, dass die Bremer Bürgerschaft der fünfte Landtag sein wird, in den wir einziehen, was allerdings voraussetzt, dass dort die ganze Partei mithilft, an diesem Ziel zu arbeiten. Und das Erste, was man da tun kann, ist mal da ein bisschen was zu spenden. Hamburg ist im Februar. Warst du zufällig im Kopf, wann Bremen ist? Hamburg ist 15. Februar, das dürfen wir uns jetzt schon ein bisschen präziser merken und Bremen ist Anfang Mai, so um den 9. oder so rum. Anfang Mai, das ist ja ein super Wetter dann für Wahlkampf und so, da kann man richtig ganz, ganz toll Straßenwahlkampf machen. Oh, da sagen nicht alle ja. Na gut, dann trotzdem. Die Begeisterung in dieser Partei kennt keine Grenzen. Ja, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen dafür sorgen, dass die Begeisterung steigt. Das war ja jetzt schon sehr gut, dass wir da ein bisschen Werbung dafür gemacht haben für die Spendenaktion. Ich will auch erstmal Danke sagen an die paar Leute, die letzte Woche fast nonstop um die Uhr damit verbracht haben, dass das Ganze funktioniert. Es wird auch, weil die Summen sind ja echt beträchtlich, das hast du, Dirk, eingangs ganz schön gesagt, aber das sind auch die Gelder, die wir dringend brauchen. Und ich wollte da auch ein bisschen darauf hinweisen, dass das jetzt nicht nur die Gelder sind, die wir ja im kommenden Jahr für die Aktionen noch brauchen, die jetzt auch demnächst noch viel detaillierter und feingliedriger da drin nachvollziehbar sein wird, werden. Das heißt, da weiß man und sieht man dann wirklich, okay, was können wir uns bei 2.000 Euro in dem Bereich leisten oder wenn wir die 12.000 Euro Schwelle irgendwo überschreiten, was man sich dann da leisten kann, dass das noch viel besser nachvollziehbar wird. Was noch viel, viel wichtiger ist, wirklich die Parteienfinanzierung für jeden Euro, der jetzt 2014 da noch eingeht, kommen wir dann, wenn es extrem wichtig ist, eben wenn dann wieder der Schwerpunkt Landtagswahlen ist in den ganzen Ländern, ich glaube, das sind 11 Länder, auch der Wiedereinzug in den 4 Landtagen ansteht, dass dann Gelder fließen und zwar für jeden Euro, der jetzt gespendet wird, 85 Cent direkt an die Landesverbände über diese Umlage und so weiter. Und jetzt ist es eigentlich ganz entscheidend, dass wir so die nächsten 2-3 Wochen da noch kräftig spenden. Hatten wir irgendwo mal nicht gesagt, dass es auch sinnvoll ist, die Mitgliedsbeiträge im Zweifel jetzt schon zu bezahlen fürs nächste Jahr? Lothar? Ja, da haben wir auch mal drüber gesprochen und die Mitgliedsbeiträge, wisst ihr, sind die 48 Euro plus dieses 1% freiwillig vom Netz. Netto. Das ist eine super Gelegenheit, das für dieses Jahr noch nachzuholen, wenn es noch nicht passiert ist, oder halt dann fürs nächste Jahr im Voraus zu zahlen. Also ich überweise auch eigentlich seit 2009 immer im Dezember. Nein, 2009, nicht 2010. Also ja, zumindestens, wenn noch Beiträge ausstehen, ist es sinnvoll, die dieses Jahr noch zu zahlen. Für nächstes Jahr hat es dann zwar, also wenn man dieses Jahr für nächstes Jahr zahlt, hat es zwar nichts für die Parteienfinanzierung direkt so früh zu tun, weil wir das in die Abgrenzung machen, sprich ein Beitrag für 2015 geht auch erst 2015 in die Einnahmen, auch wenn er 2014 bezahlt wird. Aber was natürlich ist, um möglichst frühzeitig stimmberechtigt zu sein, gerade wenn es jetzt mit dem BEO losgeht, macht es natürlich Sinn, wenn man auch jetzt schon dieses Jahr den Beitrag im Zweifel überweist. Lothar, wollen wir an dieser Stelle auch nochmal für das zentrale Beitragskonto Werbung machen? Ja, das zentrale Beitragskonto Nordrhein-Westfalen hat sich ja ab 2015 auch dort angeschlossen. Das war der letzte Landesverband, der bisher noch nicht dort war. Aber das ist eine durchaus sinnvolle Sache, weil dort garantieren wir, dass Beiträge, die dort eingezahlt werden, innerhalb von einer Woche gebucht werden, sprich ab dann die Stimmberechtigung auch zählt. Das entlastet die Landesschatzmeister, weil man dann einfach ein zentrales Team hat, was sich darauf konzentriert, was das relativ fix abarbeitet. Das heißt, es hat für alle nur Vorteile. Sag mal, gibt es da auch die Möglichkeit, seinen Beitrag zum Beispiel abbuchen zu lassen oder per Dauerauftrag zu überweisen? Also Dauerauftrag kann natürlich jeder machen, aber kann man sich den auch abbuchen lassen? Ja, selbstverständlich. Ich suche mal schnell den Link zum Formular für Lastschrifteinzüge raus. Wir sind heute irgendwie vom Stamme nehmen, ja. Aber das ist ganz, ganz wichtig, wie ich diesen Artikel zusammengestellt habe mit dem Bernd und anderen zusammen, ist mir so richtig klar geworden, wie viel Knete das eigentlich kostet, wenn wir hier irgendwie aktionsfähig bleiben wollen bis zur Bundestagswahl. Da ist aber locker mal geht eine Million durch die Kasse und das müssen wir irgendwo herkriegen. Oder wir können viele geile Sachen nicht machen. Da gibt es halt keinen Piratenbus und so. Und das wäre echt schade. Definitiv, ja. Deswegen jeder Euro zählt. Doppelt, ne? Jo. Also ich habe das Lastschriftformular mal drangehängt. Das kann man dann zum Beispiel einfach unterschreiben und dann einen Scan schicken an beitrag@piratenpartei.de oder auch an die Bundesgeschäftsstelle schicken, wenn man es nicht scannen kann. Super, wohin hast du es denn geschickt? In den Chat vom dicken Engel. Ah, okay, das könnte sein, dass du nicht rekursiv gemacht hast. Schick mir nochmal und dann packe ich das nachher noch ins Pad mit rein. Genau wie den Link zum Ticket abonnieren, den der SCAP schon gepostet hat. Kommt dann alles noch ins Pad oben rein. Danke dir. So, Ron, sind deine Fragen beantwortet? Ich hätte noch ganz viele, aber vielleicht eine in dem Zusammenhang gerade. Mich würde interessieren, ob es kreative Ideen gibt, dieses Jahr noch Einnahmen zu generieren, nicht in Form von Spenden, sondern in Form von einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wir haben eine andere Partei jetzt gesehen, die im Bundestag damit durchgekommen ist und vielleicht könnten wir auch noch kreativ damit umgehen. Also eine Kriegskasse, die ja gefüllt ist, weil wir die Gelder, die für dieses Jahr sind, nicht dieses Jahr ausgeben, sondern erst nächstes Jahr, hätten wir im Prinzip ja, um mal einen Monat zwischenzufinanzieren. Also im gewissen Umfang machen wir das ja schon, über den P-Shop. Ich kann gerade mal nachgucken, was da in 2013, wo der Rechenschaftsbericht, der jetzt fast fertig ist, entsprechend gekommen ist. Zwischenzeitlich kann ich ja mal reinspringen. Ja, es gibt verschiedene Ideen, die sind auch an verschiedener Stelle schon diskutiert worden, von, dass man irgendwie anbietet, die Mobilfunkverträge, die Datenverträge, die ja viele Mitglieder haben, irgendwie auch über den P-Shop anzubieten oder andere derartige Leistungen, die eigentlich jeder von uns bezieht und wir als Piraten irgendwo liefern könnten. Das sind aber alles Sachen, die man nicht innerhalb von 1, 2, 3 Wochen umsetzen kann, jetzt fürs Jahresende noch. Aber wenn du so fragst, vielleicht hast du eine kreative Idee, die suchst suchen wir nämlich gerade, und zwar das Piracho ist vielleicht bekannt, dieses kleine Dreirad mit dem Piratendesign, das soll jetzt nach Hamburg rollen auf Axel, und da ist sind wir am Überlegen, was kann da an lustiger Aktion mit verknüpft werden, vielleicht auch vor Ort an den Stationen, wo es durchfährt. Das hat ja nur so einen 50 Kubik Motor und fährt relativ langsam und braucht man öfters dann auch Pausen irgendwo, und ob man da nicht irgendwelche Aktionen noch veranstalten können, die dann vielleicht auch Gelder oder irgendwelche Mehrwerte in dem Jahr jetzt noch generieren. Also als Idee war nur gestern durch den Kopf gegangen. Deshalb habe ich gerade einen Immobilienmakler gefragt, ob man dieses Jahr noch entsprechende Notartermine kriegen könnte. Weil im Prinzip muss man nur ein Grundstück kaufen, verkaufen. Es bleibt am Ende kein einziger Cent bei der Piratenpartei hängen, nur die Einnahmen sind dadurch hochgeschraubt. Wir haben jetzt gesehen, auch das zählt, also hätte man sowas ja machen können. Ansonsten ganz doof für 1 Million Euro Toilettenpapier kaufen und es einfach für 1 Euro verkaufen. Und kann jeder gebrauchen, muss ja nicht Goldmünzen sein. Oranges Toilettenpapier. Also ich habe jetzt gerade die Zahlen. Ich habe jetzt gerade mal die Zahlen rausgesucht. Also für 2014 haben wir es natürlich noch nicht. In 2013 hat der P-Shop 49.000 Euro externen Umsatz gemacht, der in die Parteienfinanzierung zählt. Oder WGB, worüber wir Veranstaltungen und sowas gemacht haben, hat immer noch 42.000 Umsatz gemacht. Also das ist so die Größenordnung, die wir da entsprechend haben. Ja, brauchen tun wir 2 Millionen. Ja. Kannst du die Zahlen noch mal ganz kurz sagen, Lothar? Entschuldigung. Der P-Shop war in 2013 49.000 Euro externer Umsatz und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb für die Veranstaltung und so weiter waren 42.000. Okay, danke. Übrigens, Bernd mit Braccio, könnte man das nicht so Tom Sawyer-mäßig machen, dass man sagt, hier, wer mal 50 Kilometer damit fahren will, darf so und so viel bezahlen? Kann man machen, ja. Wie viel Kilo Zuladung ist denn das zugelassen? Ich mag deinen Humor. Marc, ich glaube, die Kabine von diesem Teil setzt der Zuladung ganz natürliche Grenzen. Manch einer will da nicht einsteigen, glaube ich. Aber das wäre schon richtig geil, wenn man damit was Tolles machen könnte. Also Aufruf nicht nur an den Ron, der jetzt hier am Mikrofon steht und natürlich sofort mit beratigem Mandat ausgestattet wird, sondern auch an alle anderen, die zuhören. Wenn irgendjemand eine geile Idee hat, dann bitte an den Bernd und an den Lothar und an den Marc oder am besten gleich an Vorstand Ed, der Carsten, der ist ja ab 6 Uhr aufgemacht hat. Zum Bernd wollte ich noch kurz was sagen. Die Idee mit den Handyverträgen, ich würde das auch ganz gern für nächstes Jahr konkret umsetzen, weil mir schon seit langem die Idee durch den Kopf geht, bei der Bundesnetzagentur mal eine eigene Netzbetreiberlizenz zu beantragen, weil man könnte ja auch aus politischen Gründen eine ganze Menge machen, also angefangen auch mit DSL-Verträgen. Dass man auch eben halt, selbst wenn es Vorratsdatenspeicherung geben würde oder dass man auch entsprechende Maßnahmen gegen die NSA umsetzen würde. Also wenn man ein eigener Provider wäre, um sowas umzusetzen, kann man ja auch politisch, nicht nur, dass man eben auch Umsätze dazu generieren könnte. Letztes Wochenende hatten wir eine Veranstaltung, da wurde wieder über Verschlüsselung von E-Mails und Risiken gesprochen. Und dann wurde auch eben Provider der Grünen genannt. Da habe ich dann auch nur die Frage gestellt, ja, und wie heißt denn der Provider der Piratenpartei? Also auch an der Stelle sollten wir vielleicht am einfachsten in sowas einsteigen, dass wir E-Mail-Provider nicht nur innerhalb der Piratenpartei sind, sondern außerhalb der Piratenpartei. Die Grünen verlangen halt 1 Euro pro Postfach. Ich würde es aus politischen Gründen sogar umsonst machen und dass man dort eben halt regelmäßig Spendenaufrufe starten würde. Also da hat man dann ja auch einen riesen Pool, wo man dann in Anführungszeichen piratige Werbung schalten will. Wenn man die halt nicht will, dann macht man eben halt das übliche Abo, was dann 1 Euro kostet. Wenn es kostenlos sein muss, kriegt man halt einmal im Monat dann eine Werbemail von den Piraten. Spendet doch bitte mal. Sag mal, ja. Stefan, gab es nicht eine konkrete Aktion sogar, dass die Piraten als E-Mail-Provider mit unter 10.000 Accounts und so und also aus Gründen da mal starten wollten? Was ist denn da draus geworden? Ich glaube, es waren sogar, es müssten weniger als 1000 Accounts oder so sein. Also da gibt es eine Grenze, ja. Es gab da ein Projekt, allerdings ist das Projekt leider versandet, weil der es initiiert hat, nicht mehr dabei ist. Ja, und das mit der Grenze und die Diskussion hatten wir schon länger. Auch die Sache, die Ronda angesprochen hat mit Provider insgesamt, das liegt ja da an dieser SINA-Box, wo man, glaube ich, ab 10.000 Accounts, die man anbietet, als Provider automatisch verpflichtet ist, dieses Ding zu installieren. SINA-Box könnt ihr mal googeln, wenn es euch kein Begriff ist. Richtig. Und die Überlegung war, irgendwo einen Serverschrank zu haben, dort Hardware zu betreiben und praktisch beliebig viele Mail-Provider zu ermöglichen, jeweils bis zu dieser Grenze Mail-Postfächer, also Kunden, zu bedienen. Aber wie gesagt, das Projekt ist im Augenblick daran gescheitert, dass derjenige nicht mehr da ist. Wir haben da verschiedene, wie gesagt, die Ideen, Mobilfunk und so weiter. Da gab es sogar schon ein Treffen und ein Angebot, das allerdings untragbar war von einem der großen Provider. Wenn du da Energie hast und vielleicht noch ein paar Leute, die da konkret was tun können, das ist nämlich das Ding, dass Ideen auch umgesetzt werden müssen und dann vielleicht auch nicht nur 4 Wochen lang, sondern dann auch ein bisschen dauerhafter, wenn wir da ein paar Leute finden, die sich zusammentun. Lieben gerne. Solche Projekte sind immer sehr interessant und man lernt was und man kommt auch ganz anders noch an Informationen ran. Ja, ich bin jetzt gerade wieder vom Mikrofon weg, aber da wollte ich noch mal kurz was dazu sagen. Sinn macht sowas natürlich nur, wenn man es in einer entsprechenden Größe von vornherein plant. Also dass von vornherein das Ganze als eigenes Unternehmen aufgezogen wird, wo dann natürlich die Piratenpartei Gesellschafter ist. Und dass man aber auch von vornherein auch gleich plant, dort einen Geschäftsführer zu haben, dass man dort Angestellte hat und dass das nicht ehrenamtlich läuft und wenn einer da abspringt, dass man dann so eine Idee nicht mehr weiterführen kann. Sowas macht dann eben halt nur Sinn, wenn man gleich von vornherein plant, ja, ich möchte 50.000 Verträge nächstes Jahr darüber abwickeln. Ob man es schafft, ist eine andere Sache, aber man kann sowas nicht planen, indem man sagt, ja, man möchte jetzt 50 Verträge jetzt irgendwie generieren, weil das sowas klappt dann immer nicht. Das ist dann immer nur ehrenamtlich und dann springt jemand ab und dann ist so eine Idee wieder gleich weg. Aber lieber Vorstand, P-Mail wäre auf jeden Fall besser als DE-Mail, ne? In der Tat. Das ist relativ. Mailadressen war P-Net. P-Mail ist absolut spam-sicher, weil es nicht erreichbar ist von außen. Wisst ihr, was ich meine? Der Piratus. Ja, wenn wir hier schon beim kreativen Brainstorming sind, ich habe mich immer gefragt, kann man nicht eine piratige Dienstleistung anbieten? Wir sind doch hier so viel ITler und so viel Selbstständige. Könnte ich nicht eine Dienstleistung, die ich meinetwegen einem Kunden erbringe, als Sachspende der Piratenpartei zukommen lassen? Oder andersrum gedacht, kann die Piratenpartei nicht flächendeckend anbieten, zu den Menschen nach Hause zu kommen und ihnen zu helfen bei der Verschlüsselung ihrer Systeme und dafür Geld zu verlangen, ja, als, keine Ahnung, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und diese Dienstleistung dann an Subunternehmer weiterzugeben, die ihre Dienstleistung spenden. Ich glaube, da wären wir aus der Haftung raus und könnte vielleicht Einnahmen generieren. Wir haben doch genug ITler hier. Und eine Dienstleistung ist, glaube ich, was anderes als irgendwie Dinge zu verkaufen. Also wenn sich ein paar zusammentun, die sagen hier, sie möchten sowas aufziehen, lässt sich da bestimmt was machen. Wir hatten das schon mal überlegt, teilweise für Senioren nicht nur Verschlüsselung, sondern so allgemein an neue Medien heranführen. Da haben sich leider nicht genug dazu gefunden, deshalb ist es eingeschlafen. Das wäre dann auch tatsächlich unentgeltlich gewesen. Aber ansonsten, wenn sich da welche zusammentun, das machen, dann entsprechend eventuell auch gegen Entgelt, dass die Piratenpartei dort eine Rechnung schreiben kann, kann man bestimmt was machen. Aber das Problem könnte, also ja, ich finde es grundsätzlich gut. Das Problem könnte halt sein, dass es arbeitsintensiv ist und wir da bei Weitem nicht so schnell und so einfach wie beispielsweise eben diese AfD mit ihrem Goldhandel den entsprechenden Umsatz generieren, um wirklich was zu bewegen. Ich glaube, man könnte sowas über irgendeine Webseite, Plattform machen, so wie MyHammer oder so, dass ich Leute, die Bedürfnisse haben, einfach dort einloggen und den nächsten Piraten in ihrer Nähe dann finden. Aber es scheitert wahrscheinlich wie immer daran, dass wir viel zu viele gute Ideen haben, zu wenige Leute, die das umsetzen. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, vielleicht auch jemand, der einen Podcast hört oder sowas. Es gibt so viele geile Ideen. Sagt einfach, hey, eine Sache bei den Piraten mache ich und dann gehe ich hin und dann ziehe ich das jetzt durch und dann mache ich nichts anderes, sondern ich mache das und dann macht ihr wenigstens eine Sache. Und das wäre richtig, richtig cool, wenn sich da 10 Leute zusammenfinden würden und würden sagen, frag einen Piraten, wie das mit Verschlüsselung geht oder sonst irgendwas. Was das bringt uns mehr Sympathien bei den Wählern, als wenn wir uns irgendwo einen Infostand in eises Kälte stellen und da Flyer verteilen, die dann keiner haben will. Ja. Und nein, wir lassen uns nicht den Flughafen in Berlin fertig bauen, wie ich hier im Chat sehe. So, haben wir das Thema. Dann gibt es, oh ja, da gibt es jemand, der will 1000 Euro für die Piraten spenden. Das finde ich richtig gut. So, wir haben noch ein paar Popcorn-Themen. Ich will auch mal wieder Popcorn haben hier. Den Christus fragen wir nächstes Mal, ob wir es irgendwie besser gestalten können, dass wir die Besuche, die WUFO-Mitglieder in den im NSA-Untersuchungsausschuss machen, dass wir die noch ein bisschen besser verwerten als nur über die Twitter-Streams. Da müssen wir aber den Christus befragen. Die andere Frage ist, was der Christoph noch getwittert hat, war ein Tweet, in dem er sagt, er würde gerne, dass man sich auch Pornos angucken kann, ohne dass der BND und der NSA das da mitkriegen. Und da entsteht hier im Pad eine lustige Diskussion über die Wichtigkeit von Pornografie und der Skandalträchtigkeit des Schauens von Pornos. Was sagt ihr dazu? Oder was sagst du dazu, Stefan? Ich glaube, die Frage ist direkt an dich gerichtet. Okay, also ich bin gerade am Schmunzeln über die Zeile 56. Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was man gerne für sich behalten würde und was nicht. Und natürlich gibt es Leute, denen es ist völlig egal, ob Gott und die Welt weiß, welche Pornos sie anschauen. Ich glaube aber doch, dass Christus da nicht ganz Unrecht hat. Es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die gerne das für sich behalten würden. Ich denke, dass es ein guter Punkt ist, um eine ganze Reihe von Menschen tatsächlich anzusprechen, weil das halt ein sensibler Punkt ist. Sexualität ist für viele immer noch etwas Intimes und Privates. Dass das nicht für alle gilt, ist okay, damit kann man leben. Aber ja, was da unten steht, ist interessant sind auch Bewegungsprofile und Kontakte. Grundsätzlich geht es einfach darum, zu zeigen, dass wir ein Problem damit haben, dass unsere Privatsphäre, unsere Intimsphäre einfach öffentlich gemacht wird, beziehungsweise von für uns nicht greif- oder sichtbaren Diensten oder Institutionen beleuchtet wird. Und das tut weh. Da könnten wir ja auch mal eine kleine Aktion ausloben, wie wir, an welchen Punkten wir ohne übermäßige Angst machen oder sowas, aber den Menschen nahe bringen, dass das eben nicht irgendwie, ich habe doch nichts zu verbergen ist, sondern dass das an sehr, sehr intimen Stellen in ihr Leben spielt und was damit tolle Sachen gemacht werden können. Was will jetzt die erste Versicherung, will dir einen günstigeren Tarif geben, wenn du eine Pulsuhr trägst, ne? Ja, lauter solchen Bullshit machen die. Campact hat, ich glaube, letzte Woche eine Aktion gemacht, wo es um, was wollten die eigentlich? Die wollten auf irgendwas hinweisen und sind vors Kanzleramt gegangen und haben irgendwie überdimensionale Geldscheine dabei gehabt oder Geldsäcke oder so. Das hat mich wieder daran erinnert, was wir dringend bräuchten, sind Aktionen, die Bilder produzieren können. Ich glaube, die meisten Piraten können sich noch daran erinnern, als Mitglieder der Partei fast splitternackt durch Flughäfen gelaufen sind, um auf die Nacktscanner aufmerksam zu machen. Das hat damals für einen ziemlichen Wirbel gesorgt, weil das etwas ist, was man fotografieren und filmen kann. Und mit Bildern erzählt man Geschichten. Also, Was ich sagen möchte ist, wir brauchen dringend kreative Leute, die geile Ideen haben, um das Thema Gefahr durch mangelnden Datenschutz, Verletzung der Privatsphäre und so weiter in spektakuläre Bilder zu verpacken. Also wenn da jemand eine geile Idee hat, immer her. Entweder hier oder per Mail oder whatever. Genau, auch hier Vorstand@ oder Online-Redaktion oder Liste der SG-Presse und ja, außerdem Netzpolitik, Datenschutz, Leute, agieren, wiederbeleben. Nee, ist ja nicht meine Veranstaltung, ist ja eure. Was haben wir denn heute noch hier im Pad? Oder gibt's noch was am Mikrofon? Ich würde, solange noch keiner im Mikro ist, nochmal betonen wollen, dass dieser Themenbereich, den Christos auch mit diesem Tweet angeschnitten hat, eigentlich ein gigantisch wichtiger ist. Es ist nicht nur diese böse NSA oder dieser böse Staat, sondern es ist wirklich diese gesamte Online-Überwachung und nicht nur online, aber da sind wir jetzt erstmal, die heutzutage derart ausgewertet wird, dass beim Ausfüllen zum Beispiel von irgendwelchen Formulardaten auch erfasst wird, wie schnell man die Felder ausfüllt und wie oft man die Korrekturtaste drückt oder man sich so vertippt. Und aus diesen Daten werden alles, also das sind so Datenpunkte, werden dann Profile gemacht. Da gibt es ein Hamburger Unternehmen, das verwendet zum Beispiel für Kreditanfragen, um da die Bewertung abzugeben, 15.000 dieser Datenpunkte und unter anderem, wie oft man beim Formular eingeben die Löschtaste braucht. Also man wird in Schubladen gesteckt, man wird sortiert. Diese ganze Privatsphäre wird eigentlich überall aufgelöst und in Zukunft wird es nicht nur bei irgendwelchen Online-Formularen sein, sondern wie jeder weiß, wenn man mit dem Handy rumläuft, wenn man mit dem Auto rumfährt, Google Car, Automotive Allianz mit den netten Vorhaben, die da kommen und so weiter. Also jeder Schritt, jede Bewegung, egal wo, egal wie, egal ob finanziell, ob physisch oder sonst was, wird bis ins kleinste Detail bekannt. Und durch diese Profile versuchen sie natürlich auch, Handlungen vorherzusehen und dann entsprechende Mechanismen abzufangen und auszulösen und so weiter und Dinge zu tun. Ich will jetzt die ganze Terror-Fragezeichen-Diskussion gar nicht anstoßen. Jedenfalls da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich ganz massiv informiert, wo da alles gespeichert und ausgewertet wird und dass man endlich einen digitalen Briefumschlag hat, der ähnlich Artikel 10 einfach fürs Kommunikationsgeheimnis mitgilt, dass keinerlei Datennutzung stattfinden darf, weder Metadaten noch Inhalte, die über den ordinären Zweck hinausgehen und alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel, wenn man mit dem Handy rumfährt und man es ganz okay findet, dass diese Daten in die Stauverkehrsmeldung einfließt, dass man sowas explizit erlauben muss und nicht wie heute, dass man eigentlich größtenteils überhaupt nichts davon weiß. Dem ist offenbar nichts mehr hinzuzufügen. Bernd, du solltest das mal genauso aufschreiben und dann haben wir schon den Rumpf für einen schönen Artikel zu diesem Thema, weil wir haben ein bisschen wenig Datenschutz in der letzten Zeit und Netzpolitik auf der Bundeswebseite. Scherz. Ich habe da seit ein paar Wochen sogar einen Text angefangen. Ich habe auch eine nette Studie, ein nettes Paper dazu, was ich da noch ein bisschen auswerten wollte. Ich hoffe, irgendwann ist ein bisschen mehr Zeit für auch derartige Arbeit und nicht nur für Tickets und Tools. Supi. So, dann haben wir noch einen Fragenkomplex und den müssten wir eigentlich sogar direkt mal anschneiden. Dann haben wir noch die standardmäßige Endfrage. Es gibt Leute, die benehmen sich ganz, ganz arg daneben an vielen Stellen und die Frage ist, wenn jemand wie der Christopher einen kräftigen Gegenwind aus der Partei erfährt, wenn er sich, sagen wir mal, kritisch äußert und das in der ihm eigenen Weise tut, müsste dann dem Simon nicht eigentlich auch ein etwas härterer Wind entgegenschlagen, weil er hat sich ja da in einigen Tweets doch sehr derbe geäußert und da gibt es von mehreren Leuten Fragen dazu. Ja, ich glaube, dass sich die Kritik da im Augenblick häuft und das ein Zustand ist, der mir nicht wirklich gefällt. Dass die Kritik sich häuft oder dass er sich so nimmt? Naja, das eine zieht das andere nach sich. Gut, aber ich gehe davon aus, ihr seid irgendwie dran, ja? Darf ich diese Frage ausschweigen? Gut. Was haben wir da? Ein Ex-Pirat bietet einen nur Atomstromvertrag an. Ja, für Grund, Ex-Pirat zu sein. Hey Dirk, ich hätte noch eine Nachfrage. Danny. Was ist mit diesem Crawler, der da irgendwie betrieben wird? Der wurde ja einmal direkt mit Piratennamen und so weiter betrieben und dann ging er kurz offline. Und inzwischen ist er aber wieder online, ohne direkten Piratenvermerk, aber trotzdem werden noch Tweets aus demselben Dunstkreis dort gespeichert. Also unter anderem sind da ja auch 1000 Tweets von mir zu finden. Was gedenkt der Vorstand da hingegen zu unternehmen? Dazu muss ich mal wieder eingreifen. Leute, lest endlich mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter, Menschenskinder. Außerdem ist der Dinge nie unter Parteinamen gelaufen. Also wenn ich da ergänzen dürfte, das wurde unter der Domain bundes.it betrieben. Das ist keine Domain, die der Piratenpartei gehört, auch wenn der Anschein dann erweckt worden ist, das wäre irgendetwas von uns. Aber damit haben wir nichts zu tun. Ad 1, Ad 2, wir haben damals, das ist ja ein bisschen her, damals hatten wir noch einen Justiziar. Und dem haben wir das auch zur Prüfung gegeben und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir rechtlich leider keinerlei Handhabe haben, um das irgendwie untersagen zu können. Also der Betrieb von solchen Crawlern ist halt nun einmal legal, ob es uns gefällt oder nicht. Mir geht es ja nicht um rechtliche Handhabe, sondern um politische, und die habt ihr ja sehr wohl, um das mal kurz klarzustellen. Mir geht es nicht darum, dass ihr den jetzt anzeigt oder so. Dann hilf mir mal kurz auf die Sprünge, okay, bitte. Welche politische Handhabe hätten wir? Michael, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Danny, du willst es nicht wirklich, dass wir hier in aller Öffentlichkeit darüber diskutieren, welche Möglichkeiten und Optionen wir haben, um in diesem Thema irgendetwas zu unternehmen. Also ich glaube schon, dass du mehr politisches Feingefühl besitzt, als du jetzt gerade an der Stelle an den Tag legst. Das glaube ich auch. Twitter ist Twitter und kein Parteimedium. Weil in Twittern und einer Parteimedium haben wir jetzt ein besonderes Statusnet-Instanz aufsetzen und das als Parteimedium ausgeben. Dann hast du eine Handgabe, auch eine politische Handgabe, auf Twitter nicht. Bauerjub, ich glaube, die Frage vom PA02 richtete sich primär an den Bundesvorstand. Der Schreibreform. Vielleicht solltet ihr alle mal überlegen, ob ihr nicht ein politisches Problem habt miteinander, sondern ein soziales. Ich gehe auch wieder. Könnte man fast vermuten. Miranda. Losgelöst von der Person müsst ihr einfach entweder mal Stellung beziehen zu 28.1 Nummer 3 Bundesdatenschutzgesetz. Inwiefern ihr dafür seid, dass allgemein öffentliche Daten wirtschaftlich verwandt werden oder nicht. Und das wäre im Prinzip dann der Kasus Knacktus. Magst du kurz noch erläutern, wo hier an der Stelle die wirtschaftliche Verwendung bei dem Crawler, über den wir gerade hier sprechen, besteht? Also ist es einfach erlaubt. Das ist halt das Problem. Du kannst, also jedes Unternehmen darf dies, zu welchen Zwecken auch immer. Ich verstehe noch nicht, was das jetzt gerade mit dem konkreten Fall zu tun hat, aber ich weiß, Entschuldigung, die Frage geht an den Bundesvorstand, aber das hat auch meine Frage nicht beantwortet, aber das ist wiederum ein Sachverhalt, den man auch mal diskutieren kann, aber das hat ja jetzt mit dem Crawler nichts zu tun. Leute, könnten wir einfach dem Bundesvorstand einmal für ein paar Wochen unser Vertrauen aussprechen und denken, dass die schon das Richtige machen und das nicht hier im Detail diskutieren. Danke, Dirk. Ganz kurz noch, im Übrigen, der Bundesvorstand hat sich ja zu dem Crawler durchaus schon geäußert. Es gibt eine Stellungnahme auf dem Vorstandsportal dazu. So. Bauer Jupp, du hast eine Frage zu einem anderen Thema. Ja, allerdings ähnlich. Weil schon so viele da sind, würde ich ja mal ganz gerne ein kurzes Statement von den einzelnen Bundesvorstandsmitgliedern haben, zu dem, was vor 2 Wochen auf dem Landesparteitag in Berlin gelaufen ist. Das Thema hatten wir letzte Woche schon. Und das gravierende Problem ist, dass die Landesmitgliederversammlung grundsätzlich erstmal das oberste Organ im LV ist. Und es waren da durchaus Dinge, zumindest in der Zeit, wo ich dabei war, die mich ein bisschen überrascht haben. Aber das ist jetzt nichts, wo ich im Augenblick irgendwie was dazu sagen kann, ohne dass ich Leuten auf die Füße trete und damit aber im Augenblick nichts gewonnen ist. Also um es deutlicher zu formulieren, nur die Tatsache, dass beispielsweise Leute auf die Bühne gehen mussten und mit ihrem Klarnamen und ihre Mitgliedsnummer irgendwie sich für die ständige Mitgliederversammlung zu akkreditieren, hat bei mir schon für Irritation gesorgt. Aber letztendlich ist es freiwillig gewesen. Es gibt auch andere Veranstaltungen, bei denen man das machen kann. Und dann ist es halt so. Nichtsdestotrotz gewinnen wir im Augenblick nichts, wenn wir uns als Bundesvorstand jetzt hinstellen und sagen, ja, alles doof, weil ist es halt eben nicht. Ja, dich wollte ich jetzt auch nicht ansprechen, sondern die anderen. Prinzipiell möchte ich aber dazu sagen, dass ich glaube, dass viele Leute sehr, sehr beruhigt sind, wenn einfach mal wirklich ein klares Statement kommt, wo dann wirklich auch keine Rücksicht genommen wird, ob man irgendjemand auf die Füße tritt. Das würde die Gemüter sehr beruhigen teilweise, glaube ich. Wäre es nicht eine tolle Idee, wenn wir den Landesvorstand Berlin einfach mal fragen können, was sie sich bei solchen Dingen denken und was dahinter steht und erstmal das mit den Fragen machen, anstatt gleich Bold Moves und böse Statements zu machen, die es reden. Ich habe zu dem Zweck, so wie wir das letzte Woche vereinbart haben, den Landesvorstand Berlin eingeladen, hier in eine Sprechstunde im Dicken Engel, nicht mit dem WUFO zusammen, sondern ganz, ganz eigenständig und alleine in einem Takt, den sie sich wünschen und in einer respektvollen Atmosphäre. Und ich bin gespannt, ob der Landesvorstand Berlin diesen Antrag annehmen wird. Jedenfalls ist er schon mal im Wiki. Kurze Ergänzung noch. Ein Landesvorstandsmitglied von Berlin, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig welcher, hat sich auch schon dahingehend geäußert, dass das einfach ein Versehen war, dass diese Sache live gestreamt worden ist. Da ist einfach vergessen worden, den Stream auszumachen. Und wer Landesmitgliederversammlungen, insbesondere die in Berlin, kennt, ich war ja bei anderen auch schon mal in der Technik und so involviert, kann das durchaus für eine glaubhafte Erklärung halten. Na ja, gut, das war jetzt nicht das Einzige. Aber lassen wir es dabei. Genau, und vielleicht finden wir ja Gelegenheit, hier in Ruhe diese Fragen alle zu diskutieren, die du hast und die auch viele andere haben. Was haben wir denn noch hier im Pad? Oder haben wir noch ein anderes Thema am Mikro? Ansonsten gibt es eine ganz schwierige Frage. Also erstmal sollte ich offenbar eine Ordnungsmaßnahme kriegen wegen Werbung für alkoholfreies Bier in NRW. Das ist aber keine Frage an den Bundesvorstand. Das muss in der LAFO-Sprechstunde behandelt werden, weil der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen der Betreiber des Mumble-Servers ist. Und ansonsten bleibt uns nur noch die Frage, welche Grafikkarte, Stefan, hat dein Rechner? keine Ahnung. Irgendwas, was Lenovo in den ThinkPads verbaut. Etwas, was annähernd stabil läuft. Ab und zu kommt ein Fehler, dann wird der Treiber neu gestartet und das war's. Der Rest ist mir relativ wurscht. Interessanter wäre fast, was für ein Betriebssystem ist denn auf deinem Lenovo, weil die funktionieren ja ganz hervorragend mit Linux. Ja, aber nachdem ich für Windows entwickle, und das Thema hatten wir schon, es ist halt Windows, das auf dem Rechner installiert ist. Sag mal, Vorsitzender bei den Piraten zu sein, reicht ja nicht, oder wie? Nee. Mach mal nochmal eine Betriebssystemumfrage. Carsten. Ich bin veräppelt. Michael. Die meisten Rechner bei mir laufen auf Windows, weil ich halt auch für dieses Betriebssystem entwickle. Ich habe dann aber auch noch irgendwo ein Linux und irgendwo ein Haiku OS, wenn das jemand kennen sollte, ein ziemliches exotisches Betriebssystem. Okay, wir sind noch weitgehend kommerziell, Mark. Also auf den Workstations Windows 7 Pro und auf Servern CentOS. Immerhin schon mal ein ganz klein bisschen Tendenz, Lothar. Privat praktisch nur Linux, wobei ich eine virtuelle Maschine habe, wo ich notfalls ein Windows drin starten kann und beruflich dann unter AEX. Naja, Bernd? Also ich habe seit über 20 Jahren eigentlich fast ausschließlich Apple-Betriebssysteme. Ab und zu spiele ich mit Linux, bis Mitte, Anfang des Jahres, allerdings in Form eines T60, also so ein ThinkPad als Hackintosh. Und jetzt habe ich mir mal wieder eine Original-Hardware zusammengeschraubt mit ein paar netten Gimmicks drin, die man so nicht kaufen kann. Euch ist ja klar, dass beim nächsten UFO-Grillen das hier als Frage aufgenommen wird, ne? Ja, oder werden wir wohl mit leben müssen, ne? Gut, dann sind wir 10 Minuten über die Zeit. Ich danke euch, dass ihr hier euch die Zeit gefunden habt, so viele Leute da waren. Die Hermi sehe ich inzwischen auch, den SBO. Nächstens machen wir das so, alle, die im Zuschauerraum sind, ziehe ich auch automatisch hoch. Und machen wir hier ein bisschen Machtmissbrauch, genau. Ich sehe schon kommen, meine Vorstandskollegen werden sich nach und nach alle zweite Accounts für Mumble anlegen, damit sie wieder in Ruhe zuhören können und nicht auf der Bühne sitzen müssen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.